Pfingsturlaub 2017. Audio-Ansichtskarte Nummer 9. Ich grüße euch alle vom Backhaus-Cast von der Backhaus-Family. Hier ist der Christian. Ja, Audio-Ansichtskarte für euch. Zuerst mal das Bild. Ich laufe hier. Also so ein bewegendes Bild, denn ich laufe tatsächlich auf dem Campingplatz von unserer Hütte, die ganz am Rande, an der ganz entlegensten Ecke des Campingplatzes liegt, in Richtung Zentrum. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund schon ein bisschen Dire Straits Musik hört. Das ist der Grund, warum ich hinlaufe. Extra für euch habe ich mich von unserem Sangria-Tisch losgeeist. Und Sangria, das ist schon das Stichwort. Wahrscheinlich heute mal wieder ein Audiokommentar mit ein bisschen Blödsinn. Aber das haltet ihr schon aus. Da ist der Backhaus-Cast genau der Richtige, denke ich mal. Ja, Sonnenuntergang, roter Himmel, Sonne ist schon weg, aber hinten knallrot über dem Meer der Himmel. Und jetzt auf dem Weg, da wo ich lang laufe, geht also eine Gasse ganz hinter bis zum Strand. Links und rechts Palmen. Wirklich traumhaft. Vögelchen zwitschern. Kaum Wolken am Himmel. Oh, der Mond, fast voll. Ja, 7/8 voll, würde ich sagen. In den nächsten Tagen haben wir Vollmond. Trotzdem ist es immer noch sehr hell. Und ich bin, wie gesagt, auf dem Weg zur Bühne. Denn ihr sollt ja auch, wie alle anderen, ein Audiosouvenir kriegen. Und heute auf der Hauptbühne ist Live Rockband. Und ja, jetzt schalte ich mal kurz auf Pause und wenn ich noch etwas näher dran bin, dann melde ich mich gleich nochmal. So, ich bin noch nicht ganz da, aber jetzt hier eine traumhafte, das ist die Hauptpromenade. Links und rechts wirklich so Palmen mit so Ananasstämmen. Wisst ihr, was ich meine? So Ananas-ähnliche Palmen, aber riesig groß. Hinten läuft, was ist das? Losing My Religion? Genau. Ist aber noch ein Stück. Ist echt weit. Also das ist, da habe ich für euch heute richtig ganz doll in die Extrakiste gegriffen. Es sind fast 500 Meter zu laufen im Badeschlappen. Wie gesagt, Sangria-Pegel schon etwas erhöht. Und aber jetzt kann ich die Bühne schon sehen. Weißes und rotes Licht. Ja, jetzt gehe ich mal hin zur Bühne, gucke mir das mal an und melde mich gleich nochmal. So, ich bin ganz dicht an der Bühne. Könnt ihr mich noch hören? Mann, ist das ein Krach hier. Ja, schauen wir mal. Oh ja, klar, Spanier. Spanische Band. Ja, jetzt kommt Knocking on Heaven's Door. Das ist ein geiler Song und den für euch ein paar Minuten noch hier das Mikrofon reinhalten. Ja, also diese Aufnahme extra für euch. Ihr seid ja selber gerne auf der Bühne. Mehr mit Blues als mit Rock oder Rock'n'Roll oder was auch immer. Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe, dass ich euch bald auch mal live hören kann. Bin wieder auf dem Rückweg. Hätte jetzt stundenlang aufnehmen können. Ist heute sowieso ein bisschen länger geworden, aber ihr könnt es bestimmt ertragen, vor allem mit so einer coolen Musik da hinten. Die Band, vier Typen, ja, in unserem Alter würde ich mal sagen, typische Jeansanzüge, der eine mit einem langen weißen Bart, zwei E-Gitarren, ein E-Bass und ein kleines Schlagzeug. Ich muss sagen, ein ziemlich gruseliges, billig klingendes Schlagzeug. Aber ansonsten, die Band ist doch vollkommen okay. Ja, das war's für heute. Die Audio-Ansichtskarte mit dem akustischen Audio-Souvenir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Christian, der Oboman.